30. November 1967. Brief des Francis J. McNamara, Direktor des Ausschusses für nichtamerikanische Betätigungen, Washington, an Frau June Jones, 142 Sheriff in Kalifornien. Sehr geehrte Frau Jones, Ihrer Bitte entsprechend informieren wir Sie, dass der Ausschuss die allgemeine Gepflogenheit hat, gründlich die Herkunft der Zeugen zu erforschen, die vor dem Ausschuss erscheinen, um mit Sachkenntnis und Gewicht über den Gegenstand der Untersuchung auszusagen. Diese Vorsichtsmaßregel wurde auch im Fall von Richard Wurmbrand beachtet. Ein großer Teil der Aussagen von Pfarrer Wurmbrand vor dem Ausschuss bestand in der Vorlage von Duplikaten von russischen Artikeln der Sowjetpresse, welche die Verfolgung der verschiedenen Religionen durch die Kommunisten offenbar machen. Die englischen Übersetzungen dieser Sowjetberichte wurden von russischen Sprachexperten in der Kongressbibliothek vorgenommen. Es besteht kein Zweifel an ihrer Exaktheit und Glaubwürdigkeit. Mit den besten Wünschen bin ich Ihr Ergebener Francis J. McNamara, Direktor. Hier geht es um Pfarrer Richard Wurmbrand. Wurmbrand, der jetzt in den Vereinigten Staaten lebt. Warum ist er jetzt plötzlich in den Staaten, wo er doch für immer, für lebenslänglich, für ewig in den Verliesen der kommunistischen Ideologie einsaß? Wir kommen noch darauf zu sprechen. Wie wir gehört haben, bahnt sich ein Verhör an. Die freie Welt will eben wissen, was sie sich da einhandelt, wenn man Leute zweifelhaftester Herkunft und zweifelhaftester, sehr zu bezweifelnder Gesinnung ins Land lässt. In das Land, das die Freiheit quasi gepachtet hat. In das Land, vor dessen größtem Hafen eine Statue steht, gestiftet von Franzosen, die die Freiheit schlechthin verherrlicht. Das zweite Dokument im Fall Wurmbrand. Von Landesbischof Hedenquist, dem Generalsekretär des Weltmissionsbundes, an den Ausschuss für nichtamerikanische Betätigung in Washington. Pfarrer Richard Wurmbrand ist ein Flüchtling aus Rumänien. Er hat sein Land wegen der dortigen Verfolgung der Religionen verlassen. Bei seinen beiden Verhaftungen waren ihm von der Geheimpolizei alle Ausweispapiere abgenommen worden. Aus diesem Grund besitzt er keine Papiere. Unsere Mission, die ihn seit 26 Jahren kennt, bestätigt ihm, dass er ein evangelischer Pfarrer ist, der bis jetzt folgende Aufgaben erfüllt hat. Von April 1939 bis Januar 1940 war Wurmbrand Sekretär der christlichen Judenmission, welche sich infolge des Krieges aus Rumänien zurückziehen musste. Während des ganzen Krieges war er dann Pfarrer in unserer Mission in Rumänien. Da unsere Mission 1945 ihre Arbeit in Rumänien aufgeben musste, war Wurmbrand von 1945 bis 1948 Pfarrer der norwegischen Judenmission. Gleichzeitig arbeitete er in der Vertretung des Weltkirchenrates für Rumänien. Am Theologischen Seminar in Bukarest war er Professor für Altes Testament. Von 1948 bis 1956 saß er aus religiösen Gründen im Gefängnis. Nach seiner Freilassung erlaubten es ihm die Kommunisten nicht mehr, seine früheren Aufgaben weiterzuführen. Von 1956 bis 1959 predigte also Wurmbrand illegal und übte im Geheimen sein Amt als Pfarrer aus. 1959 wurde er wieder inhaftiert. Er blieb im Gefängnis bis Juli 1964. Da Wurmbrand weiterhin dauernd gefährdet war, haben unsere skandinavischen Judenmissionen ihm zur Flucht verholfen. Wir empfehlen Pfarrer Wurmbrand als einen ehrlichen Menschen. Als einen bewährten Christen. Er hat mehrere Bücher gegen Atheismus und Kommunismus geschrieben und... Und er besitzt ein brennendes Herz für Christus und alle Menschen, die in Not sind. Stockholm, den 1. Februar 1966, schwedische Israel-Mission. Unterausschuss des Komitees